Natürlich werden wir das, stimmte McFarlane zu. Einen Mann? Ich sage dir, es erfordert schon einen ganzen Kerl, sich am nächsten Morgen wieder hochzubringen. Es gibt manchen großen, lärmenden, 40 Jahre alten Schurken, dem es beim Anblick jenes verdammten Dinges schlecht geworden wäre. Dir jedoch nicht. Du behältst deinen Kopf oben. Ich hab dich genau beobachtet. Warum auch nicht? Entgegnete Fettes prahlerisch. Was ging mich die Sache eigentlich an? Auf der einen Seite war nichts zu gewinnen, höchstens Verdrießlichkeiten. Andererseits konnte ich aber auf deine Dankbarkeit rechnen. Das siehst du ja jetzt. Und er klopfte gegen seine Tasche, dass die Goldstücke klangen. McFarlane empfand bei diesen unerfreulichen Worten eine gewisse Besorgnis. Vielleicht bedauerte er es, seinen jungen Gefährten mit allzu gutem Erfolg unterrichtet zu haben. Aber er kam gar nicht dazu, eine Meinung zu äußern, denn der andere fuhr lärmend, in dem gleichen ruhmseligen Tone fort: Die Hauptsache ist, keine Angst zu haben. Na, und was dich und mich anbetrifft, so möchte ich eben nicht gern hängen, das ist mal Tatsache. Und für jede Art Heuchelei, McFarlane, habe ich von Geburt an nur Verachtung gehabt. Hölle, Gott, Teufel, Recht, Unrecht, Sünde, Verbrechen. Kurz, die ganze uralte Raritätensammlung. Die kann vielleicht Knaben in Angst versetzen, aber Männer von Welt wie du und ich haben für solche Kinderei nur Verachtung. Komm, Prost! Auf das Andenken Grays! Mittlerweile war es ziemlich spät geworden. Das Gig wurde der Anweisung entsprechend vorgefahren, beide Lampen wurden angezündet, die beiden jungen Leute bezahlten ihre Rechnung und machten sich auf den Weg. Sie erzählten, sie müssten nach Peebles fahren, sie hielten diese Richtung auch ein, bis die letzten Häuser des Städtchens hinter ihnen lagen. Dann löschten sie die Laternen, kehrten den gleichen Weg zurück und folgten einer Seitenchaussee nach Glencorff. Kein Laut war zu hören außer dem Rattern ihres eigenen Gefährts und dem unaufhörlichen schneidenden Geräusch des Regens. Es war stockfinster. Hier und dort nur leitete sie ein heller Zaun oder ein weißer Stein in der Mauer eine kurze Strecke durch die Nacht. Meist mussten sie im Schritt, ja fast kriechend, ihren Weg durch das tönende Dunkel zu dem geheiligten und einsamen Bestimmungsort tasten. In den tiefen Wäldern, die die Umgebung des Gottesackers durchziehen, schwand auch der letzte Schimmer, und es erwies sich als nötig, ein Streichholz anzuzünden und wieder eine der Giglaternen anzustecken. So erreichten sie unter tropfenden Bäumen, umringt von gewaltigen, schwankenden Schatten, den Schauplatz ihrer unheiligen Arbeit.